Zu Ehren des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas gab die Kommunistische Partei der Demokratischen Republik Kongo am 25. April eine Erklärung ab. In der Erklärung hieß es, dass die Kommunistische Partei der Demokratischen Republik Kongo den Genossen Kim Il-sung, die große Sonne, zu ihrem Ehrenvorsitzenden gewählt habe. Sie sei fest überzeugt davon, dass auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas Strategie und Taktiken vorgelegt würden, die der koreanischen Revolution auf dem Weg in die helle Zukunft mehr Kraft geben würden.